Steam, cinders, and smoke. Steam, cinders, and smoke. It's a long, long track, but I'm glad I'm back to steam, cinders, and smoke. Steam, cinders, and smoke. Steam, cinders, and smoke. A pension plan for a railroad man is a mighty fine thing. Neulenkbach, zweites Buch von Schalkmar, gelesen von eben jenem. Kapitel 7, das Fischernetz. Ursprünglich Fischernetzwerk getauft, sollte es ein Zusammenschluss regimekritischer Reisender in wichtigen Schlüsselpositionen der neuen Reichsbahn sein. Maulwürfe, Vertreter zahlreicher Interessensgruppen mit teils mächtigen Verbindungen zu hohen Beamten der Führungsriege, die im Schatten des Zwickernetzwerkes zu agieren pflegten und die schon bald die komplette Organisation der neuen Reichsbahn infiltriert und unterminiert zu haben schienen. Es war nach den Säuberungsaktionen für Herrn S. und seine Verbündeten unschwer zu erkennen, dass eine solch mächtige Organisation nur von innen heraus vernichtet werden könne. Und das Fischernetzwerk würde genau dies ermöglichen. Gründungsmitglied des Fischernetzes ist unter anderem ZIP, der Orden von Reichsbahnräten anerkannte Zirkel für Informationsbeschaffung, war direkt dem ORF, dem Orden rechtschaffender Freispitzel, unterstellt und hatte beste Zugänge zu reichsbahnischen Beamtenkreisen. Ähnliche Gesellschaften des Fischernetzwerkes waren der ZDF, der Zirkel für Datenfiltrierung, und das BRF, das Bündnis Redender Freibürger. Eine religiöse Glaubensgemeinschaft anerkannter, eloquenter Geistlicher, die sich auf die Verbreitung von Informationen und Scheininformationen zur Bahnverhetzung spezialisiert hatten. Dank dem BRF sollten neuerdings schon bald Fragen nach der Sicherheit der Bahngarnituren aufkommen. So mehrten sich innerhalb kürzester Zeit nach Verbreitung von gewissen Mängeln in diesem Bereich Beschwerden zu fehlenden Sicherheitsgurten und Airbags bei Hochdruckzügen. Auch ein ominöses Sicherheitsabschaltventil bei Kesselüberdruck soll bei einer neuen Reihe vergessen zu integriert worden sein, was natürlich Unsicherheit bei vielen Reisenden heraufbeschworen hatte und dazu geführt habe, dass die vorderen Waggons aus Sicherheitsbedenken teilweise komplett verwaist und die hinteren wiederum total überfüllt waren. Schon unmittelbar darauf wurde ein Gerücht in Umlauf gesetzt, dass ein gewisser Reichsbahn-Unteroffizierassistent angeblich eine Schwäche für minderjährige Fahrgäste, vorzugsweise Blondinen, habe, woraufhin es sämtlichen Minderjährigen zu ihrer eigenen Sicherheit durch einen Erlass der reichsbahnischen Linienverwaltung kurzerhand verboten worden war, Züge gewisser Linien alleine zu befahren. Unerwarteterweise wurden gerade daraufhin zahlreiche äußerst jugendlich geschminkte weibliche Fahrgäste mit blondierter Haarpracht in mittlerem Alter, aber auch jüngere blonde Mädchen mit Kopftuch, Gehstock und Sonnenbrille dabei beobachtet, eben jene Linien vermehrt zu befahren. Ein anderes Mal nutzte das BRF die sonntäglichen Durchsagen dazu, falsche Abfahrtszeiten zu prognostizieren, was fast den Stillstand zahlreicher Fabriken zur Folge gehabt hatte. Mehrere Regimetreue wurden seitens des ZDF dazu aufgefordert, ihre Reiseunterlagen überprüfen zu lassen, da sie womöglich einem Betrugsversuch zum Opfer gefallen sein könnten. Zur Belustigung des ältesten Rates des Fischernetzwerkes war es diesen wichtigen Staatsbeamten mangels Reiseunterlagen deshalb teils wochenlang nicht möglich, eine Bahn zu benutzen, geschweige denn, über die Grenze zu gelangen. Diese Streiche und viele andere Vergehen wurden letztendlich dem Fischernetzwerk nachgesagt. Jedoch konnten zu keiner Stunde, zu keiner Zeit Schuldige gefunden werden. Weder rollten Köpfe, noch wurde jemand gehängt. Fischengleich vermochten jene, zu denen Spuren zurückverfolgt werden konnten, stets aus dem von den Zwickern vorbereiteten Netz entwischen. Wäre nicht Totalität und Unfehlbarkeit das Credo der neuen Reichsbahn gewesen, hätte man fast schon annehmen mögen, dieses Netz habe Löcher. Ende des 7. Kapitels. Gelesen von Schalkmar. Haltens in a eigene Frau, stellen Sie nach vor, wir bremsen gar dran. Bedenken Sie stets die Möglichkeit einer Notbremsung und benutzen Sie daher die Haltegriffe.